Papa Don't Preach. Nee, wir wollen hier auch gar nicht rumpredigen. Wir möchten ein schönes Spiel machen. Und zwar zusammen mit dem Zilo Boysters Oldenburg. Hallo und guten Morgen, Zilo. Ja. Ja, meine Lösung ist Schewatnaze. Oh, das ging aber schnell. Soll ich noch buchstabieren? Bitte? Soll ich es noch buchstabieren? Ja, wir können es ja mal zusammen probieren. Schewardnadse. Da haben wir es. Zilo kann die deutsche Sprache. Bravo. Ja. Zilo, in Oldenburg wird Weihnachten vorbereitet, nehme ich an. Ja, ohne Handtuch geht das schlecht, ne? Aber nein, das dauert noch ein paar Wochen, ne? Oh, also ich weiß nicht, ob wir es packen, ne? Aber wir schicken es mal los. Es wird wahrscheinlich nach Neujahr kommen, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist hoffentlich nicht so schlimm, ne? Nö. Gut, alles klar, Eduard. Dann wünsche ich dir, Eduard, sage ich jetzt schon, ey, so heißt unser Freund hier mit Vornamen, Zilo. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Danke. Feiert schön, im Kreis der Familie nehme ich an, oben, ne? Ja. Ja, so wie klassisch. Ha? Gut, wenn wir uns nicht mehr sprechen, einen guten Rutsch noch dazu. Jo, gleichfalls, tschüss. Tschüss, Zilo. There ain't no good in our goodbye. Takes a lot of trying. Oh, I'm Barry Manilow, let's hang on to what we got. Das hier sind die Pet Shop Boys. Ein Badehandtuch haben wir schon rausgehauen in RTL und leider gut. An Zilo Boyster geht das Ganze nach Oldenburg. Das nächste Spiel gibt's, naja, in einer Viertelstunde. Und heißt der nicht abgeschlossene Roman. Also wenn Sie dichterische Fähigkeiten haben, dann sollten Sie in einer Viertelstunde knapp bei RTL zuhören. Ich werde Ihnen eine Geschichte vorlesen und die hört irgendwo auf und keiner weiß, wie es weitergeht, außer dem kleinen Offi und hoffentlich Ihnen, denn dann geht's für Sie um ein RTL Mikrofonradio. Und in der nächsten Stunde unser großes White Christmas Medley. Da geht's um eine tolle Reise. Aber dazu später. Zunächst mal die Pet Shop Boys. brought you drinks, I brought you flowers, I read your books and talked for hours. Every day so many drinks, such pretty flowers. So tell me, what have I done to deserve this? What have I done to deserve this? Since you went. Abgeschlossene Roman. So, und mit dieser herrlichen Orgel steigen wir ein in den nicht abgeschlossenen Roman um 20 vor 11 am Samstagmorgen. Und zwar, ich erzähle Ihnen jetzt einen abgeschlossenen Roman, der spielt heute in Großbritannien. Es geht aber nicht darum, warum Prince Charles so große Ohren hat oder warum Lady Di immer noch die gleiche Frisur trägt oder sowas. Nein, es geht um etwas ganz anderes. In Südwales führen Bill und Pam Park einen Pub. So eine englische Kneipe eben, wie man sie kennt. Da muss man sich sein Bier selbst holen und sowas. Völlig unverhofft haben die beiden Anfang dieser Woche einen Preis bekommen. Einen sehr ungewöhnlichen Preis übrigens. Einen Preis für... Naja, das eben möchte ich von Ihnen wissen. Das möchte ich Ihnen jetzt nicht verraten. Welchen Preis haben die beiden bekommen und wofür? Es wäre so natürlich ein bisschen schwierig. Ich gebe einen kleinen Tipp. Also denken Sie mal dran, was es in so einem Pub natürlich alles geben muss. Unter anderem auch ein stilles Örtchen, damit das Bier wieder abfließen kann. Ne? Sind wir uns einig. Es ist nichts Schmutziges, also rufen Sie hier nicht an und erzählen Sie mir irgendwelche Sauereien. Es ist wirklich ein schöner Preis und er dreht sich so ein bisschen um dieses stille Örtchen. Also welchen Preis haben die beiden bekommen und wofür? Bei uns gibt es natürlich auch einen Preis fürs richtige Raten, logisch, und zwar ein tolles RTL-Mikrofonradio. Wenn Sie also wissen, wie unser Roman weitergeht, der tolle Preis in Südwales, in Großbritannien, für, naja, für was? Bill und Pam Park haben ihn bekommen und Sie sagen mir bitte, wie er aussieht. 00352 1331. Wir suchen fleißige Ratefreunde. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey. Und damit sind wir bei unserem abgeschlossenen Roman. Jetzt kommt die Auflösung. Das heißt, ich hoffe, dass die Auflösung kommt. Also welchen Preis haben Sie denn bekommen, die beiden? Bill und Pam Park aus Südwales in Großbritannien. Einen Preis für ein stilles Örtchen. Aber wie sieht der aus? Erste Frage an Silvia Löw. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Silvia, was glauben Sie denn? Was haben die für einen Preis bekommen? Wir haben einen speziellen Musikpreis bekommen und zwar für Aufhängung von Lautsprechern in der Toilette und da kann man RTL hören. Oh, das wäre toll gewesen. Das wäre ein super Preis gewesen, hätten wir uns auch noch daran beteiligt. Aber es stimmt nicht, Silvia. Okay, tschüss. Na, danke fürs Mitmachen. Tschüss. So, und der zweite Rater heute Morgen ist Thomas Schulz. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, Stefan. Was glauben Sie denn, Thomas? Also, ich denke, die haben einen Preis bekommen für das schönste Toilettenpapier. Da haben sie vielleicht auch einen besonderen Toilettenhalter bekommen. Mhm. Toilettenpapierhalter. Mhm. Das ist eine gute Idee. So handgemaltes Toilettenpapier, wo so Verse draufstehen, damit es nicht so langweilig ist, ne? Genau, so ist es. Ja, stimmt aber auch nicht, Thomas. Auch leider das war der Preis nicht, aber es war schon relativ nah dran. Danke fürs Mitmachen, ja? Okay. Tschüss. Und haben wir noch jemanden, die Brigitte Royal möchte auch mitraten. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen. Brigitte, was glauben Sie denn? Ich glaube, dass Sie ein vergoldenes Klo bekommen haben. Oh, oh, oh, das ist ganz nah dran. Nennen Sie mir mal so ein Teil vom Klo. Eine Klobrille? Jawohl. Wow, gewonnen! Das ist richtig, Brigitte, wie sind Sie darauf gekommen? Naja, stilles Örtchen und so, habe ich gedacht, Hygiene, das könnte man ein bisschen so in die Richtung bringen, dass Sie wegen dem einen Sonderpreis oder einen Preis bekommen haben. Aha. Es ist genau richtig, es ist ein Volltreffer. Die haben eine goldene Klobrille bekommen für saubere Toiletten. Mhm. Für die saubersten Toiletten in Südwales, in England. Kann man sich sehen lassen, ne? Und jetzt kann man da ganz edel, na, das sage ich besser nicht, in zwei Tagen ist Weihnachten. Wir denken uns. Gut, Brigitte, ein super RTL-Mikrofonradio geht zu Ihnen nach Hause. Okay. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und frohes Fest und so weiter. Ja, danke ja? Gleichfalls. Danke fürs Mitmachen. Tschüss, Brigitte. No street. Never Gonna Give You Up. Sie sollten auch niemals aufgeben, bei uns mitzumachen, denn in der nächsten Stunde von Leider Gut zwischen 11 und 12 gibt es jede Menge tolle Preise zu gewinnen. So zum Beispiel ein Mikrofonradio, wie es eben rausgegangen ist, für den nicht abgeschlossenen Roman. Dann gibt es unser großes White Christmas Medley. Auch da können Sie mitmachen und eine super Reise gewinnen. Bis gleich. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man. He came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day. She said her bad days when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know far son, he longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. He slipped sliding, slipped sliding away. The nearer your destination, the more you slip sliding away. And God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. Collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. 11 Uhr, guten Tag, die Nachrichten mit Thomas Sossner. Die USA und Großbritannien sind zu einem Gewalteinsatz am Golf bereit. Nach einem Treffen zwischen US-Präsident Bush und dem britischen Premier Major hieß es, eine Teillösung der Golfkrise sei unannehmbar. Die beiden Regierungschefs stimmten darin überein, dass der Irak notfalls mit Gewalt zum Rückzug aus Kuwait gezwungen werden müsse. Gestern hatte Iraks Präsident Hussein einen solchen Rückzug noch einmal kategorisch ausgeschlossen. Ein entsprechendes UNO-Ultimatum läuft am 15. Januar ab. Das Schiffsunglück vor Haifa hat mindestens 11 Tote gefordert. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet sogar von 18 amerikanischen Marinesoldaten, die vor der israelischen Küste ertrunken sind. 2 weitere Soldaten werden noch vermisst. Eine Barkasse, die rund 100 Matrosen nach einem Landausflug wieder zu ihrem Schiff, dem Flugzeugträger Saratoga, bringen sollte, war in der Nacht gekentert. Augenzeugen berichten, die offenbar überladene Fähre sei bei schwerem Seegang innerhalb von Sekunden untergegangen. Lech Wałęsa wird heute als Staatspräsident Polens vereidigt. Der frühere Gewerkschaftsführer tritt die Nachfolge von General Jaruzelski an. Seine Amtsvereidigung ist jedoch von einer Regierungskrise überschattet. Wałęsa ist es bislang nicht gelungen, einen neuen Regierungschef zu finden. Auf den Philippinen ist erneut ein Putschversuch vereitelt worden. 4 rechtsgerichtete Militärrebellen wurden verhaftet. Sie hatten geplant, auf einem Luftwaffenstützpunkt nördlich der Hauptstadt Manila ein Flugzeug in die Luft zu sprengen, um so das Startsignal für den Putsch zu geben. Die Armeeführung hatte jedoch bereits einen Hinweis auf den geplanten Anschlag. Seit dem Amtsantritt von Präsidentin Corazon Aquino war es bereits der 6. Putschversuch rechtsgerichteter Militärs. 2 von 3 Bundesbürgern nehmen ihre verordneten Medikamente falsch ein. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Münchner Infratest Gesundheitsforschung. Häufigster Grund für den unbeabsichtigten Medikamentenmissbrauch ist demnach die Vergesslichkeit der Patienten. Andere verzichten ganz, weil sie Nebenwirkungen befürchten. Jeder 3. Patient nimmt seine Medizin unpünktlich ein. Und 3% verzichten, weil ihnen die Arznei nicht schmeckt. Soweit die Nachrichten. Es ist 11 Uhr und gleich 3 Minuten. Das Wetter, Winteranfang und Weihnachten vor der Tür. Und das bedeutet wie jedes Jahr steigende Temperaturen und Regenschauer. Wie schön. Das Wetter bleibt neblig, trüb bei Höchstwerten heute bis 8, morgen sogar bis 10 Grad. Die Tiefstwerte nachts liegen bei angenehmen 5 Grad plus. Dazu weht ein mäßiger Südwestwind. Nur ganz selten zeigt sich an Heiligabend die Sonne, sonst bleibt es für die Feiertage bei Regenschauern und Wolken. Oh, 6 Minuten nach 11, das ist die zweite Stunde von RTL Leider gut. Heute am Samstag, einen schönen guten Morgen, wenn Sie jetzt erst aufgestanden sind, könnte ich ja verstehen, nach einer schönen Freitagnacht oder so etwas. Gleich in der Viertelstunde geht es bei uns um ein Wochenende im kleinen Walsertal für 2 Personen mit 7 Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Ifen in Hirscheck mit Halbpension, 100 Mark Reisekostenzuschuss, ein paar Skischuhe, ein Buch und ein Video über das kleine Walsertal, ein paar nagelneue Thermoski für 100 Mark, Jetons für den Besuch im Almcasino, ein Aufenthalt in der Schönheitsform Ihres Hotels in Hirscheck, eine romantische Pferdekutschenfahrt, der Skipass für die ganze Woche und dazu noch nagelneue Skihandschuhe für beide Gewinner. Eine romantische Kutschenfahrt, dazu der Skipass für die ganze Familie und noch nagelneue Schuhhandschuhe für beide Gewinner. Das alles gibt's natürlich zu gewinnen bei uns im White Christmas Medley. Puh, anstrengend ist das. Und das alles in knapp 10 Minuten bei uns. Also schon mal Papier und Bleistift holen. Christmas-Time. Hier war leider gut. Ein bisschen leise hier meine Musik unten drunter. Es gibt zu gewinnen bei uns ein Wochenende im kleinen Walsertal für 2 Personen mit 7 Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Ifen in Hirscheck. Das Ganze mit Halbpension. Es gibt 100 Mark Reisekostenzuschuss, ein paar Skischuhe, ein Buch und ein Video über das kleine Walsertal, ein paar nagelneue Thermos-Ski und für 100 Mark Jetons für den Besuch im Alpencasino einen Aufenthalt in der Schönheitsfarm Ihres Hotels in Hirscheck, eine romantische Pferdekutschenfahrt. Der Skipass für die ganze Familie ist frei und dazu gibt es noch nagelneue Skihandschuhe für beide Gewinner. Soweit unser Preis, den es jetzt zu gewinnen gibt im White Christmas Medley Spiel. Sie werden es sicherlich schon ein paar Mal gehört haben. Viele, viele haben schon geraten. Wir hatten schon ein paar, die waren ganz nah dran, hatten schon so 8 bis 9 Interpreten erraten. Hier ist der nächste Versuch. Sie wissen, wir brauchen alle Interpreten in der richtigen Reihenfolge, also genau aufpassen. Das war's, schon oft gehört, aber es bleibt schwierig. 00352 1331, sagen Sie uns, wie die Interpreten heißen, die wir Ihnen gerade vorgespielt haben. Es geht um unser Wochenende im kleinen Walsertal mit vielen, vielen Extras. Rufen Sie uns an, heute ist der 22. zwei Tage vor Weihnachten. Also der 22. Anrufer hat heute die Chance mit mir, um dieses Wochenende im kleinen Walsertal zu spielen. 00352 1331. Alles im Lot bei RTL um 11 Uhr und gleich 30. Und jetzt geht es um unser Wochenende im kleinen Walsertal. Wir spielen unser White Christmas Medley heute Morgen mit der Brigitte Simon aus Wolfsburg. Guten Morgen, Brigitte. Hallo, grüß Gott. Wie geht's Ihnen, Brigitte? Och, aufgeregt bin ich. Alle Weihnachts... Ja, ach ne, wir machen das hier ganz... Ja, das ist klar. Ganz ruhig zusammen, wir beide. Alle Weihnachtseinkäufe schon erledigt, Brigitte? Ja, hab ich. Ja, dann könnte es jetzt ins kleine Walsertal gehen. Das wäre super. Das wäre was. Hm? Mhm. Gut, Brigitte, versuchen Sie es mal. Ja, Nummer 1, Bing Crosby. Mhm. Nummer 2, die Carpenters. 3, Mahalia Jackson. 4, Elvis Presley. 5, Manhattan Transfer. 6, Louis Armstrong. 7, Frank Sinatra. 8, The New Kids on the Block. 9, Bonnie M. Und 10, Errol Brown. Gut, Brigitte. Ich lasse die Spannung ein bisschen stehen. Es stimmt nicht. Nicht? Nein. Ah! Es tut mir leid, Brigitte. Ernst? Ich bin gemeint. Nee, es stimmt nicht. Sie haben 3 falsch. 3? Ja, Sie haben 3 falsch und ich will Ihnen ein bisschen helfen. Das kann aber nicht sein. Ich habe die ganzen 14 Tage oder 10 Tage, wo das Ding läuft, also doch, schon es sind probiert und habe also jeweils, wenn bei mir, also ich hatte schon mal das Glück durchzukommen, da hatte ich 6 richtige und diese 4, die habe ich dann also... Nochmal ausgetauscht. Immer nach und nach ausgetauscht und ja, Sie haben es auch ein bisschen durcheinander gekriegt, darf ich Ihnen sagen. Also sagen wir mal, Sie hatten so 2,5 Fehler drin. Ich will jetzt ein bisschen helfen, weil wir wollen die ja noch auflösen, unsere große Aktion. 2,5 Fehler waren drin. Das heißt, einen Interpreten haben Sie ein bisschen verschoben. Verschoben. Ja. Also es bleibt bei, naja, 7,5 richtigen. Oh. Brigitte, hat leider nicht geklappt. Ich habe mich umsonst gefreut. Ja, gut, Sie es vielleicht nochmal, ne? Ja, danke schön. Sie noch ein bisschen tschüss. Rum. Tschüss und bis bald, Brigitte. Oh, so ist sie ganz enttäuscht. So, wo sind wir jetzt hier? Also es war es nicht. Sie können wieder mitmachen bei unserer großen Aktion. Logischerweise morgen zwischen 14 und 15 Uhr gibt es eine neue Chance, diesen Superpreis zu gewinnen. Ich lese Ihnen nochmal vor. Ein Wochenende im kleinen Walsertal für 2 Personen mit 7 Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Even in Hirscheck. Mit Halbpension 100 D-Mark Reisekostenzuschuss, ein paar Skischuhe, ein Buch und ein Video über das kleine Walsertal, ein paar nagelneue Thermoski für 100 Mark Jetons für den Besuch im Alpencasino, ein Aufenthalt in der Schönheitsfarm Ihres Hotels in Hirscheck, eine romantische Pferdekutschenfahrt, der Skipass für die ganze Woche und dazu noch nagelneue Skihandschuhe für beide Gewinner. Und weil es heute wieder nicht geklappt hat, gibt es noch was dazu, nämlich 2 Paar Skistöcke. Also auch jeweils ein Paar für den Gewinner, für beide Gewinner. Skistöcke kann man gut gebrauchen, muss man so in Schnee hauen, wenn das mit dem Skilaufen nicht so richtig klappt. Das Ganze gibt es morgen als Preis, wenn Sie Glück haben, zwischen 14 und 15 Uhr in den Sternstunden. Da läuft erneut unser White Christmas Medley. Same mistakes, yes they do.

it's hard to see, like the unseen DJ. Das ist Chris de Burgh und Chris de Burgh kann hervorragend singen, deshalb verdient er auch sein Geld damit. Ob Sie unbedingt Ihr Geld mit Singen verdienen oder nicht, ist uns jetzt völlig egal, aber Sie können bei uns singen und so schrecklich das auch sein mag, Hauptsache der Text stimmt, denn wir spielen die Unvollendeten, spielen Ihnen gleich einen Hit vor, der bricht so ganz urplötzlich ab, so, dann ist er weg und dann sollten Sie weiter singen, so den Text weiter singen, wie er jetzt hier so, Fire on Water, kann genauso falsch klingen, wie ich das gerade vorgemacht habe, ist völlig egal. Also rufen Sie uns an 00352 1331. Wenn Sie mit uns singen möchten, zur Belohnung gibt es natürlich einen Preis, ein Mikrofonradio. Ich verrate Ihnen auch, was Sie singen werden, nämlich Freiheit von Marius Müller, Westernhagen. Also alle die, die den Titel gut kennen, 00352 1331. Frohe Weihnachten! There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. And man will live forevermore. Because of Christmas Day. all the bells ring out there with tears of joy and laughter. People shout and let everyone know there is hope for all to find peace. Das ist auch schon ganz gut zum Mitsingen, oder? Wenn sie es nicht ganz so genau können, machen sie auch immer Oh my Lord. Aber jetzt wollen wir was ganz anderes singen. RTL, die Unvollendeten. Ganz genau, und dazu begrüße ich Maris Cox hier aus Luxemburg. Hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag. Sie kennen den ganzen Text von Marius Müller-Westernhagen und ja, seinem ziemlich, Titel. Ja, ziemlich, ja. So ziemlich. Mhm. Wir machen Folgendes. Mhm. Maris ist richtig, ne? Ja. Maris, ich spiele Ihnen jetzt den Titel vor. Ja. Und er hört auf einmal auf, so, ne? Aber ganz trocken. Und genau an der Stelle singen Sie weiter. Mhm, ich probiere es, ja. Ja? Also, liebe RTL-Hörer, es tut mir furchtbar leid, aber wir werden dieses Spiel jetzt spielen. Mit der Maris Cox aus Luxemburg. Gehen Sie schnell noch in den Apothekerschrank und holen sich Oropax oder sowas. Maris, Achtung, hier kommt der Titel. Okay, sehen wir noch einen. Die Verträge sind gemacht. Und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. Ja, noch ein bisschen, nochmal. Oh Mann, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Aber wir lassen es gelten. Wow, gewonnen! Danke. Das war sehr schön, Maris. Ich bin zwar ein bisschen noch erkältet, dann geht es nicht so gut mit dem Singen. Ne? Naja, aber der Marius hat natürlich auch so ein bisschen Krächzer drauf, ne? Mhm. Freiheit. Ja. Gut. Maris, es gibt ein Mikrofonradio. Ja, es geht nach Luxemburg. Schön, ich wünsche frohe Weihnachten. Ja, danke, gleichfalls. Auch dem RTL-Team, ne? Dankeschön. Ja, danke. Hier, tschüss. Tschüss, hier kommt der Meister selbst. Marius und Freiheit. Okay, singen wir noch einen. Okay. Die Verträge sind gemacht. Und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert. Freiheit, die Kapelle rumtata. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollen's feiern, nicht versäumen, so wie wir heute Abend hier. Wir sollen tanzen, auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. So kommt jetzt. Ihr seid die Größten, keine Frage. Keine Frage. Von wegen, wir reden nicht mehr, wir reden immer weiter. Es ist 5 Minuten vor 12, hier ist RTL. Leider gut, eine kleine Änderung habe ich Ihnen anzukündigen. Das große White Christmas Medley wird morgen nicht in den Sternstunden stattfinden, sondern bei den Classic Hits mit Achim zwischen 7 und 8, zwischen 19 und 20 Uhr. Morgen Abend zwischen 18 und 21 Uhr die Classic Hits mit Achim und zwischen 19 und 20 Uhr unser White Christmas Medley. Chef hat geschimpft, ich kann das wieder alles nicht richtig lesen hier. Bitte um Verzeihung, also ich habe mich vertan, war mein Fehler. 12 Uhr, guten Tag, die Nachrichten mit Thomas Sossner. Das Bootsunglück von Haifa hat mindestens 18 Todesopfer gefordert. Zwei amerikanische Seeleute werden noch vermisst. Eine Barkasse des US-Flugzeugträgers Saratoga war in der vergangenen Nacht vor der israelischen Küste gekentert. Das Boot sollte Landurlauber zurück zu ihrem Schiff bringen. Augenzeugen berichteten, die Barkasse sei offenbar überladen gewesen. Bei schwerem Seegang sei sie innerhalb von Sekunden untergegangen. In der Golfkrise ist ein Kompromiss nicht in Sicht. Nach einem Treffen zwischen US-Präsident Bush und Londons Premier Major hieß es, eine Teillösung der Golfkrise sei unannehmbar. Notfalls müsse der Irak mit Gewalt aus Kuwait vertrieben werden. Iraks Präsident Saddam Hussein hatte gestern erneut einen Rückzug seiner Truppen aus dem besetzten Emirat abgelehnt. Hussein sagte in einem Fernsehinterview, das Recht und Allah seien auf der Seite des Irak und man werde die Aggressoren besiegen. Bei der Stasi-Aufklärung soll es eine parlamentarische Kontrollkommission geben. Nach dem Willen von Bundesinnenminister Schäuble sollen die Abgeordneten Verfahren und Ergebnisse des Stasi-Sonderbeauftragten Gauck überprüfen. Direkten Zugang zu den Akten sollten die Parlamentarier jedoch nicht haben. Unterdessen hat Manfred Stolpe angekündigt, sich einer Überprüfung durch den Brandenburgischen Landtag stellen zu wollen. Der Potsdamer Regierungschef wies Vorwürfe der Stasi-Mitarbeit erneut zurück. Er habe ein gutes Gewissen, so Stolpe wörtlich. Theo Weigel hat die Einführung einer Autobahngebühr verteidigt. Der Bundesfinanzminister sagte gegenüber der Welt am Sonntag, Abgaben seien bürgerfreundlicher als Steuern, weil man ihnen ausweichen könne. Wer die Autobahn nicht benutze, brauche auch nicht bezahlen, so Weigel. Der CSU-Chef abschließend, statt im Stau zu stehen, ist der Bürger eher bereit, 100 Mark zu zahlen. Eine Meldung vom Sport. Bei den deutschen Rennrodelmeisterschaften am Königssee hat sich Jana Bode aus Winterberg überlegen den Titel bei den Damen geholt. Die WM-Dritte verwies Weltmeisterin Gabriele Kolisch aus Oberwiesenthal auf Rang 2. Soweit die Nachrichten. Es ist 12 Uhr und 2,5 Minuten. Regen, Nebel und Wolken bei eindeutigen Plusgraden. Trotzdem sollten Sie die Weihnachtsstimmung noch ein bisschen genießen und sich nicht vermiesen lassen. Irgendwann kommt der Schnee ganz bestimmt, spätestens zu Ostern, das kennen wir ja. Die Aussichten für die nächsten Tage. Höchstwerte heute bei 8, morgen bei 10 Grad. Tiefstwerte nachts zwischen 2 und 5 Grad, aber plus. Es bleibt neblig trüb, nur ab und zu kommt die Sonne mal durch. Regenschauer sind angekündigt, dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest. RTL. Minuten nach 12, hier ist RTL leider gut und der Moderator hat Hunger, aber das interessiert wahrscheinlich keinen. Ich muss noch bis 13 Uhr hier bleiben und dann gibt es was zu essen. Das tue ich aber gerne, denn ich präsentiere Ihnen noch in dieser Stunde zwei tolle Spiele. Wir spielen noch den Banddreher und unser Hitwort-Rätsel. Und zu gewinnen gibt es beim Banddreher ein Handtuch und beim Hitwort-Rätsel eine RTL-Reisetasche. Ist ein tolles Ding. Geht auch nicht kaputt, wenn man damit um die Welt fährt. Habe ich selbst schon ausprobiert. Stimmt ganz bestimmt. Aber dazu später mehr. Und ich bin Ihr Moderator heute Mittag. Es ist 10 Minuten nach, 13 Minuten nach 12. RTL leider gut. Wir spielen den Banddreher. Und der ist eigentlich nur entstanden, weil unser Chef immer ins Studio kommt und sagt, ich möchte mal eine Platte aufnehmen. Ja, das haben wir uns dann auch gesagt. Und was dabei rausgekommen ist. Das gibt es nicht. Ja, wirklich nicht. Hören Sie sich das Ding an. Wenn Sie noch wissen, wie das heißt, dann rufen Sie uns an. Es geht um ein Badehandtuch. RTL 00352 1331. Wie heißt diese Platte richtig? Sie können aufhören, Ihr Radio zu schütteln. Das war ein Spiel, was wir hier gemacht haben und das war nicht ernst gemeint. Das war die Platte, die unser Chef aufgenommen hat. Wie heißt sie denn? Wie heißt sie? Richtig rum, ordentlich aufgenommen, aufgezeichnet, ist es nämlich ein toller Hit. Wenn Sie es wissen, 00352 1331, unsere Telefonnummer hier in Luxemburg im neuen Funkhaus. Übrigens, diese Woche sind wir umgezogen. Rufen Sie uns an und sagen Sie mir, wie dieser Hit heißt. Es gibt ein Badehandtuch zu gewinnen. Ein schönes, großes, flauschiges, steht überall RTL drauf. Viele, viele Noten sind drauf. Ein ganz tolles Gerät. Unser Banddreher. Sagen Sie mir, wie der Hit heißt. Dann gibt's Ihren Preis. Gleich 20 nach 12 RTL und leider gut. Wir spielen unseren Banddreher und zwar mit der Gabi Schessen aus Monschau. Guten Morgen, Gabi. Ja? Ja, guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Du bist da, ja gut, freut mich. Gabi, auch bei dir alle Weihnachtsvorbereitungen schon soweit erledigt? Ja, alles. Das heißt, du hast ein bisschen Ruhe zum RTL hören? Eben. Und hast unseren Hit erkannt? Ja, Dancing in the City. Mhm, von welchem Interpreten? Das weiß ich momentan nicht. Ich weiß nur, wie das Lied. Das macht auch nichts. Dancing in the City reicht uns absolut. Wow, gewonnen! Und die Interpreten heißen Marshall und Hayne, okay? Ja, okay. Alles klar. Es gibt für dich ein flauschiges Badehandtuch. Das geht nach Monschau. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, Gabi. Ihnen auch. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Danke. Ja? Tschüss. Mock, mock. Und hier sind sie im Original. Richtig rum und vernünftig aufgenommen, Chef. So geht das. Dancing in the City, Marshall und Hayne. Vielleicht schlafen. Offi schläft nie, schon gar nicht um 1:04 an diesem Samstag, 2 Tage vor Weihnachten. Huhu. Können Sie 2 Tage vor Weihnachten noch eine Reisetasche gebrauchen? Dann bleiben Sie noch ein wenig dran. In knapp 20 Minuten spielen wir unser Hitworträtsel oder Hitworträtsel oder Hitworträtsel oder. Sie ist groß, recht groß, hat zwei Griffe und in der Mitte einen Reißverschluss, sieht toll aus, rot und weiß und überall stehen so in schwarzen Buchstaben RTL drauf, viele, viele Noten sind drauf, ist poppig und modern und macht sich besonders gut, wenn man mal, was wir alle nicht hoffen wollen, zum Beispiel den WDR besichtigt, dann sollte man diese Tasche in jedem Fall mitnehmen, damit die Jungs wissen, wo gutes Radio gemacht wird, nämlich in Luxemburg, okay. Gut, diese Reisetasche kann man jetzt gewinnen in unserem Hit-Wort-Rätsel. Das funktioniert folgendermaßen, das ist auch ein Medley aus zusammengeschnittenen Stücken, aber unterschiedliche, nicht so wie beim White Christmas Medley, sondern verschiedene und diese Musikstücke hintereinander weggelesen, also die Anfangsbuchstaben dieser Musikstücke ergeben ein Lösungswort. Beispiel, also hätten wir irgendwas von Heino, was fällt mir denn gerade an, die schwarze Barbara oder sowas, dann wäre das ein D von die. Die schwarze Barbara wäre dann der erste Buchstabe, den sie brauchen. Das Ganze in Reihenfolge gelesen, also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Musikstücke. Das heißt, unser Lösungswort hat 6 Buchstaben hintereinander weggelesen, gewürfelt wird da nicht. Und schon haben sie es. Und wenn sie wissen, um welches Wort es sich handelt heute, dann rufen sie uns an 00352 13 31. Passen sie jetzt genau auf. Es ist nicht ganz einfach, aber es geht auch um eine schöne Reisetasche. Also die Anfangsbuchstaben, der Titel hintereinander weg, ergibt das Lösungswort. Die Titel selbst brauchen wir alles gar nicht. Nee, nur das Lösungswort. Understand me, want to try. Das waren alle Titel im Hit-Wort-Rätsel, also die Anfangsbuchstaben, der Titel hintereinander weggelesen, ergeben ein Lösungswort. Das suchen wir jetzt, hat natürlich was mit Weihnachten zu tun, das ist ganz klar. 00352 1331, rufen Sie an, wenn Sie es kennen. We waited all through the year in harmony. You know the time will come. Peace on earth for everyone. And we can live forever in a world where we are free. Let it shine for you and me. Something about Christmas time. Something about Christmas time makes you wish it was Christmas every day. See the joy in the children's eyes, the way that the old folks smile, says that Christmas will never go away. We're all I can boogie, will give you one more chance. Wir können jetzt auch noch ein bisschen weiter Boogie tanzen hier. Da haben wir aber keine Zeit so, denn es geht um unser Hitwort-Rätsel und die Auflösung. Am Telefon ist der Kurt Rings aus Karlshausen. Hallo Kurt. Hallo Stefan. Kurt, wie heißt denn unser Lösungswort? Krippe. Das ist genau richtig, Kurt. Dankeschön. Kurt, wie bist du drauf gekommen? Ja, die Anfangsbuchstaben, also die ersten zwei, drei Buchstaben hatte ich gehabt. Mhm. Und dann denke ich vor Weihnachtszeit, also kann es nur die Krippe sein. Okay, und die letzten drei haben wir geschlabbert, oder die letzten vier sogar. Pass auf, machen wir Folgendes, Kurt. Ich spiele es nochmal ein und sag dann die Lösung für alle, die nicht gewonnen haben. Ne? Dir in jedem Fall schon mal herzlichen Glückwunsch und eine Reisetasche. Bleib noch ein bisschen dran, Kurt. Also, Stefan, ja? Darf ich noch einen lieben Gruß loswerden? Ah ja, bitte. Ich bin nämlich vor zwei Tagen Vater geworden. Und ich möchte meine Frau im Krankenhaus in Prüm grüßen. Grüßen wir auch. Und was sagen wir dann nochmal? Herzlichen Glückwunsch! Ganz genau, ne? Gut, alles klar, Kurt. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest. Gut, danke ebenso. Bis bald. Jo, danke, gleichfalls. Tschüss. Und hier ist es nochmal. Das war das Car von Kiss and Say Goodbye. Das waren die Manhattans. Let's just kiss, say goodbye. Das war vielleicht ein bisschen schwierig. Respect heißt diese Platte von Aretha Franklin. I just call to say I love you. Stevie Wonder hatten wir da. Paperback Writer. Die Beatles mit Paperback Writer, das war das P. Paperback Writer. Und damit das Wort nicht Kriepe heißt, haben wir noch ein P. Papa was a Rolling Stone, The Temptations. Und ein Schmusesong noch hinterher. Endless Love, Diana Ross, zusammen mit Lionel Richie. Das Ganze hat dann Krippe ergeben. Herzlichen Glückwunsch nochmal dem Kurt zur Vaterschaft. Kann sein Kind in der Reisetasche nach Hause transportieren, wenn es aus dem Krankenhaus rauskommt. Das hier ist Phil Collins, mit dem zusammen möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht. Es geht weiter mit dem Rolf und wünscht dir was. Ihre Musikwünsche sind gefragt. Ganze drei Stunden lang ist der Rolf für Sie da. Ich darf sagen, ja, frohe Weihnachten für alle die, die am Montagmorgen vielleicht nicht zuhören möchten. Ansonsten bis Montag. Tschüss. We never talk.